Geht es ihm schon besser, Herr Sanitäter? Es geht ihm noch nicht besser, Fräulein. Eigentlich haben wir ja nur nach Altötting fahren wollen, aber dann ist es ihm plötzlich schlecht geworden, dem Herrn Kommerzienrat. Der Speichel ist ihm aus dem Munde heraus. Und wenn ich nicht im letzten Moment gebremst hätte, dann wären wir jetzt vielleicht schon hinüber. Als dann verdankt er Ihnen sein Leben. Wahrscheinlich. Logischerweise. Indem, dass Sie gebremst haben. Ja, ich kenne mich aus mit der Fahrerei, weil mein ehemaliger Bräutigam mein Chauffeur gewesen ist. Herr Sanitäter, was ist denn passiert? Eine Katastrophe? Ist in die Achterbahn eingestürzt? Warum? Die vielen Verwundeten vor der Sanitätsbaracken. Nur eine allgemeine Rauferei hat stattgefunden. Wegen was? Wegen nix. Wegen nix. Die Menschen sind halt wilde Tiere. Sie werden sie nicht ändern. Trotzdem. Angeblich hat da so ein alter Casanova mit zwei Fräuleins in ein Mietsauto einsteigen wollen. Und dabei ist er von einigen Halbwüchsigen belästigt worden. Angeblich soll der eine Halbwüchsige seinen Schuh ausgezogen haben und selben dem alten Casanova unter die Nase gehalten haben, damit dass der daran riechen soll. Aber der hat halt nicht riechen wollen. Und da soll ihm ein anderer Halbwüchsiger einen Schlag in das Antlitz versetzt haben. Das Resultat war halt, dass sie 0,0 Personen gerauft haben. Keiner hat mehr gewusst, was los ist. Aber ein jeder hat nur um sich geschlagen. Die Leute sind halt alle nervös und vertrauen nichts mehr. Sanitäter, sind die Drahtbahnen noch nicht da? Noch nicht, Herr Doktor. Also wir haben 6 Gehirnerschütterungen, einen Kieferbruch, 4 Armbrüche, davon einer kompliziert und das andere sind Fleischwunden. Ein schöner Sandstall, sowas. Deutsche gegen Deutsche. Kieferbruch. Oh, das muss wehtun. Das ist akkurat besagter alter Casanova. Na ja, dann ist es schon gut. Ein hoher Justizmann aus Norddeutschland. Ein gewisser Speer. Was? Speer? Casanova? Justiz? Regen Sie ihn nur nicht auf, Herr Kommerzienrat. Was stehen Sie denn da herum? Leben Sie wohl, Fräulein. Adieu! Kieferbruch. Armer, alter Kamerad. Dieser Sauweiber. Dreckiges Back. Ausrotten! Ausrotten! Alle! Das habe ich mir nicht verdient um Sie, Herr Kommerzienrat. Verdient? Das auch noch. Ich habe Ihnen das Leben gerettet. Das Leben? Was Ihnen so passen? Adieu! Wo liegt er denn? Herr Landesgerichtsdirektor. Noch da drin? Zu Befehl, Herr Kommerzienrat. Ich habe Ihnen das Leben gerettet.